What it do, baby boo? Ora só a porigué. We'll be right back. Anfang schuf Gott die Erde, die Menschen und die Tiere, Feuer und Wasser. Dann sagte Gott zu seinem LJ: Hey LJ, es werde Licht. Dann sagte Gott zu seinem DJ Phoebus: Hey DJ, wir wollen es härter, lauter und schneller. Und Gott schranzte. Yeah. is a song, la la la la, Elmo's song. We'll be right back. I don't know.